Jeder könnte schwören, ließ sich niemals betören, dass die Welt sich so aufbaut, wie sie halt ausschaut. Doch letztlich ist das Trug, unser Geist ist nur ein Krug, in dem der Saft der Welt erst seine eigene Form erhält. Ohne uns hat sie die nicht und jeder hat hier seine Sicht. Auch in mir wird manches laut, darum hab ich in mich rausgeschaut. Schon das Leiden eines anderen zu erfahren, ohne Wahn, klappt letztlich nur mit der Schnur der Sympathie und Empathie. Sonst geht es nie, nie allein über den äußeren Schein. Man muss hinein in sich, wo der andere mich steht. Hier ist das Licht und der Strahl, das Gefühl der anderen Qual. Nicht nur die meine, auch die seine, die von ihr. Hier ist dein Wille, gilt auch fürs Glück und das Schöne und die heiteren Töne. Die klingen hier sehr vertraut, darum hab ich in mich rausgeschaut. Ich hab in mich rausgeschaut. Sei es Glück oder Leid, die ganze Welt hält sie bereit. Sie ist voll von Schemen, von Themen und Problemen. Es sollen Fakten, Fakten, Fakten sein. Doch das ist Schein, denn ein Fakt wird gleich geknackt, wenn man ihn packt und einsieht in die eigene Sicht, in die tiefere Schicht, in unser Denken, wo wir all das lenken, was der Fall ist. Doch wirklich wahr ist nur das Paar, dass sich das Außen auch im Innen aufbaut. Darum hab ich in mich rausgeschaut. Ich hab in mich rausgeschaut. In mir bin ich ein Kosmonaut. Ich hab in mich rausgeschaut. Die Stille laut. Ich hab in mich rausgeschaut. Denn in dir selbst wird die Welt verdaut. Ich hab in mich rausgeschaut.